In Nordafghanistan sind gestern bei Gefechten mit den Taliban 3 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Im Einsatz für den Frieden gefallen, wie es der Verteidigungsminister formulierte. Seit Beginn der ISAF-Mission Anfang 2002 haben damit allein in Afghanistan 27 Bundeswehrangehörige ihr Leben verloren. Die Diskussion über den Sinn des Einsatzes wird wieder zunehmen, erst recht mit Blick auf die Bundestagswahl. Was aber geht in denen vor, die da draußen, etwa im Hindukusch, Tag für Tag Kopf und Kragen riskieren? Weit weg daheim, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wie Soldatinnen und Angehörige damit umgehen, so ist heute eine Veranstaltung der Initiative Angriff auf die Seele überschrieben. An der Diskussion wird auch der Wehrbeauftragte des Bundestages, Reinhold Robbe, teilnehmen. Er ist der Schirmherr der Initiative und er ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Robbe. Ja, guten Morgen, Herr Degenhardt. Ich grüße Sie. Dass es diese Initiative gibt, auch die Veranstaltung heute Abend, ist das ein Indiz dafür, dass es die Bundeswehr bei der Betreuung, an der richtigen Betreuung fehlen lässt? Nun, es ist mehr ein Indiz dafür, dass dieses ganze Thema psychische Erkrankungen im Einsatz, posttraumatische Belastungsstörungen für die Bundeswehr nach wie vor Neuland bedeutet. Denn die Initiative, von der Sie gerade gesprochen haben, ist eine private Initiative. Das darf man nicht vergessen. Es wird dieses Portal, Internetportal, wird betrieben von Menschen, die das auch aus Empathie zu den Soldatinnen und Soldaten machen, die einfach sehen, dass es hier eine Versorgungslücke gibt. Und das verfüllen sie mit unglaublichem Engagement und deswegen unterstütze ich die ganze Sache auch. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht über die Erfahrungen auf dem Feld verfügen, wie zum Beispiel unsere Verbündeten, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, die seit vielen Jahrzehnten sich in Einsätzen befinden und hier naturgemäß natürlich ganz andere Potenziale aufgebaut haben. Mhm. Nur Herr Robbe, wenn ich dann lese, Entschuldigung, von 42 Posten für Psychiater in der Bundeswehr sind wohl nur 21 besetzt. 5 von diesen 21 sind speziell in Traumatherapie ausgebildet. Das ist sehr wenig und legt, wie gesagt, den Verdacht nahe. Die Führung der Bundeswehr nimmt die Sorgen der Soldaten nicht ernst. Nein, das kann man nicht sagen. Das wäre verkürzt und das würde auch den tatsächlichen Einstellungen nicht gerecht werden. Die Führung nimmt das Thema schon ernst, aber Sie dürfen nicht verkennen, bei der Bundeswehr ist natürlich alles säuberlich aufgeteilt, auch was die Zuständigkeiten, die Kompetenzen angeht. Da haben Sie das Heer, da haben Sie die Luftwaffe, da haben Sie auch die Sanität. Und es liegt jetzt in erster Linie bei der Sanität, dafür zu sorgen, dass wir das machen, was aus meiner Sicht notwendig ist, nämlich erst einmal ein Kompetenz- und Forschungsinstitut ins Leben rufen, um all das zu tun, was notwendig ist, mit Blick auf Prophylaxe, Vorbeugung, mit Blick auf Behandlung, mit Blick auf Nachsorge, aber auch gerade mit Blick auf Forschung. Das sind die wesentlichen Komponenten, die jetzt mit voller Energie angegangen werden müssen, um das zu tun, was wir den Soldaten schuldig sind. Und das sage ich nicht pathetisch, sondern ich sage es ganz nüchtern, das betrifft sowohl die Politik, das betrifft selbstverständlich die Führung der Bundeswehr, das betrifft aber auch unsere Gesellschaft, die mehr Anteil nehmen muss an dem, was unsere Soldatinnen und Soldaten überall in der Welt leisten. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, um solche Dinge nach vorne zu bringen und vor allen Dingen auch die Finanzen hierfür dann entsprechend zur Verfügung zu stellen. Aber es ist ja nicht nur eine Sache des Geldes. Sensible Soldaten, was sagen Sie den Politikern oder Vorgesetzten, die damit zum Beispiel ein Problem haben? Gott sei Dank haben wir sensible Soldaten. Gott sei Dank unterscheiden wir uns von denen, die vielleicht dann eher mit Rambo-Manier Einsätze bestreiten. Wir verlangen von unseren Soldaten, dass sie interkulturelle Kompetenz mitbringen, dass sie gegenüber der Zivilbevölkerung, jetzt zum Beispiel in Afghanistan, sich auch da noch ganz zivil und sehr zurückhaltend, auch respektierend verhalten, auch wenn schlimme Dinge passieren, wenn Anschläge passieren. Das erwarten wir von unseren Soldaten. Und insofern ist hier allergrößte Sensibilität angesagt. Das gehört zum Wesen unserer Bundeswehr dazu. Das soll man nicht kritisieren, sondern das soll man fördern und soll dafür sorgen, dass die Soldaten das bekommen, was sie unbedingt haben müssen. Und wie wirkt das auf die Soldaten, wenn sie miterleben, wie der Sinn ihres Einsatzes zum Beispiel in Afghanistan von Politikern mit Blick vielleicht auch auf den Wahlkampf in Zweifel gezogen wird? Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, die Bundeswehr soll raus aus Afghanistan. Und die Soldaten wissen, dass es in einer Demokratie unterschiedliche Auffassungen und Einschätzungen mit Blick auf derartige Themen wie Afghanistan und Zukunft in Afghanistan gibt. Damit können sie umgehen. Womit sie weniger gut umgehen können, ist, dass man überhaupt keinen Anteil nimmt an dem schweren Dienst, den die Soldaten zu verrichten haben. Und das wird natürlich besonders deutlich in solchen Situationen wie jetzt, wo wir wieder 3 Soldaten zu beklagen haben, die aufgrund eines Gefechtes ums Leben gekommen sind und nicht aufgrund eines Unfalls, wie ich es in einigen Nachrichtenagenturen hörte, haben die Soldaten das Empfinden, ist es eigentlich sinnstiftend, dass wir hier in Afghanistan sind, wenn unsere lieben Mitbürger das, was wir machen, wenn überhaupt nur am Rande zur Kenntnis nehmen. Das belastet sie. Das habe ich jetzt erst vor einer Woche wieder erfahren, als ich in Kunduz war und mit Hunderten von Soldaten gesprochen habe. Ist das der Öffentlichkeit in Deutschland, uns allen damit ja schon wirklich klar, dass die Zahl der Gefallenen, speziell in Afghanistan, dass die ja wahrscheinlich noch steigen wird? Man kann es leider nicht ausschließen. Das weiß jeder im Grunde, das wissen insbesondere die Soldatinnen und Soldaten. Gerade deswegen sind sie mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit bei der Sache. Deswegen fahren sie bei jeder Patrouille mit sehr gemischten Gefühlen raus. Deswegen müssen wir aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass die Soldaten das an Schutz und an Vorsorge-Dingen bekommen, die sie wirklich benötigen und die dafür Sorge tragen, dass sie hoffentlich heil und gesund in die Heimat zurückkehren. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Reinhold Robbe, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön, Herr Degenhardt.